Professor van Dusen und der Mord im Club. Kriminalhörspiel von Michael Kruse. Der Lesesaal des Clubs. Bitte leise, meine Herren. Einige unserer betagteren Mitglieder pflegen sich nach dem Mittagessen hierher zurückzuziehen, um einen Whisky zu sich zu nehmen, um in Ruhe die Times zu studieren. Um ein Nickerchen zu machen. Das ist eher ein Schlaf als ein Lesesaal, Mr. Wallace. Leichenhalle wäre auch nicht verkehrt. Hedge. Wenn diese ehrwürdigen Mumien nicht so vernehmlich schnarchten, würde man nicht glauben, dass wir noch am Leben sind. Der hier zum Beispiel in der Ecke zwischen Zimmerpalme und Kamin, wenn ich den mal kurz anstupse, dann fällt er doch tatsächlich aus dem Sessel. Warum sollte er auch nicht, mein lieber Hedge? Der Mann ist tot. Tot. Tot. Tot. Kein Zweifel, Wallace. Aber ich habe ihn doch nur ein ganz klein bisschen mit dem Finger. Mein lieber Hedge, beruhigen Sie sich. Der Tod ist keinesfalls auf Ihre törichte Einwirkung zurückzuführen. Lassen Sie sehen. Ausgeprägter Rigor Mortis im Nacken- und Schulterbereich. Andererseits muss natürlich der beschleunigende Effekt der dem Kamin entströmenden Hitze in die Rechnung einbezogen werden. Wie spät ist es, mein lieber Hedge? Mit dem Gongschlag genau 16 Uhr und 23 Minuten. Dieser Mann, meine Herren. Spargo. Wie meinen Sie, Wallace? Es ist der alte Spargo. Sir Roderick Spargo. Der Afrika-Forscher? Eben dieser, Mr. Hedge. Was immer er war, meine Herren, und wie immer er sich nannte, er ist seit 2,5 Stunden tot. Das heißt, es hat ihn im Moment so gegen 2 Uhr mittags erwischt. Exzellent, mein lieber Hedge. Haben Sie diese schwierige Kalkulation ganz allein bewältigt? Eine typische Van Dusen-Spitze. Ich zog es vor, sie vornehm zu überhören. Daran hatte ich Übung. Immerhin war ich nun schon 5,5 Jahre Assistent, Chronist und Begleiter des großen Mannes. Als die mysteriösen Ereignisse vorfielen, die ich Ihnen heute berichten will, meine Damen und Herren, befanden wir, der Professor und ich, uns in London. Wir hatten, es war am 20. September 1903, im exklusiven Globetrotter-Club im West End, Clifford Street, zu Mittag gegessen, mit Mr. Alfred Russel Wallace. Professor van Dusen, ansonsten sehr auf seine Würde bedacht, war ausnahmsweise der Einladung in den Club gefolgt. Schließlich war der 80-jährige Wallace der Nestor der britischen Zoologie, der Freund und Mitstreiter von Charles Darwin. Ein Denkmal der Wissenschaft sozusagen. Bei Tisch hatte es eine angeregte Unterhaltung gegeben über Menschen, Affen, Affen, Menschen und über irgendein fehlendes Glied, das beide Koryphäen offenbar schmerzlich vermissten. Nach dem Essen geleitete Mr. Wallace uns zur Tür und dabei, Sie haben es gerade gehört, fiel uns eine Leiche direkt vor die Füße. Wallace bimmelte nach dem Clubdiener. Ein paar Minuten später kam er angeschlurft, auch er eine Mumie. Wie Wallace, wie der Tote, wie die beiden Greise, die im Lesesaal noch immer vor sich hin schnarchten. Sie haben geläutet, Sir. Sir Roderick Spargo hat uns verlassen, Tuttles. In der Tat, Sir. Unangenehme Geschichte, Tuttles. Sehr unangenehm. Wenn ich mir einen Vorschlag erlauben dürfte, Sir, es wäre zweifellos im Sinne aller Mitglieder Sir Rodericks sterbliche Hülle baldmöglichst aus den Räumen des Clubs zu entfernen und einem qualifizierten Bestattungsunternehmen zuzuführen. Ganz Ihrer Meinung, Tuttles. Leiten Sie das in die Wege. Sehr wohl, Sir. Warten Sie, Toddles. Sie haben das Wichtigste vergessen. In der Tat, Sir. Und das wäre? Die Benachrichtigung der Polizei. Begeben Sie sich stehenden Fußes zum nächstgelegenen Telefonapparat. Lassen Sie sich mit Scotland Yard verbinden. Mr. Wallace, Sir? Ist das wirklich nötig, Van Dusen? Die Polizei hier im Club. Ich muss darauf bestehen. Sir Roderick Spargo ist keines natürlichen Todes gestorben. Ah, kein Herzschlag oder sowas? Ja, wie? Gift, Wallace. Genauer Cyankali. Wenn Sie Ihre Nase den Lippen des Toten nähern, werden Sie den spezifischen Geruch nach bitteren Mandeln wahrnehmen können. Ich glaube es Ihnen noch so, Van Dusen. Mit Giften kennen Sie sich aus, das weiß ich. Schließlich gehen Sie ja des Öfteren fremd. Fremd? Wie darf ich das verstehen, Wallace? Dass Sie nur zu gern die Ihnen ehrbar angetraute Naturwissenschaft betrügen, indem Sie sich den anrüchigen Amüsements der Kriminalistik in die Arme werfen. Der Kriminologie, mein lieber Wallace. Und auch bei dieser handelt es sich ganz ohne Frage um eine exakte Wissenschaft. Soll sein, Van Dusen. Sie meinen also, Spargo sei ermordet worden? Sofern er nicht Selbstmord begangen hat. Sie sind ja noch immer hier, Toddles. Nun gehen Sie schon, läuten Sie Scotland Yard an. Ist dies auch Ihr Wunsch, Mr. Wallace, Sir? Tun Sie, was Professor Van Dusen sagt, Toddles. Und bitten Sie Mr. Pomeroy hierher. Sehr wohl, Sir. Mr. Pomeroy war der Sekretär des Globetrotter-Clubs. Und Mr. Pomeroy war zur Abwechslung keine Mumie. Ein reifer Jüngling, Mitte 30, mit einem hauchdünnen Schnurrbärtchen, gestriegelt und makellos gewandet. Gehrock, perlgraue Krawatte, weiße Nelke im Knopfloch. Auch als er sah, was im Lesesaal des von ihm geleiteten Clubs auf dem Teppich lag, bewahrte er untadelige Haltung und gestattete sich nur ein leichtes Stirnrunzeln. Tot? Sir Roderick Spargo? Kaum zu glauben. Eben hatte ich noch mit ihm gesprochen und nun... Eben? Wann genau? Wir sind uns, glaube ich, noch nicht vorgestellt worden. Da glauben Sie recht, alter Freund. Lassen Sie sich sagen, dass Sie die Ehre und Freude haben, von Professor Dr. Augustus Van Dusen befragt zu werden, dem großen Wissenschaftler und Kriminologen, zu benannt die Denkmaschine. Hedge. Was mich betrifft, ich heiße Hedge. Hutchinson Hedge. Aber das brauchen Sie sich nicht zu merken. Anthony Pomeroy. Durchaus erfreut. Van Dusen? Der berühmte amerikanische Detektiv. Amateurkriminologe. Professor Van Dusen im Globetrotter-Club. Sie sehen mich überwältigt. Warum bin ich nicht informiert worden? Ich hätte für einen würdigen Empfang gesorgt. Roter Teppich, Posaunenchor, Ehrenjungfrau. Hedge. Ich weiß Ihre guten Absichten zu schätzen, Mr. Pomeroy. Wann und wo haben Sie zuletzt mit Sir Roderick Spargo gesprochen? Hier, Professor. Im Lesesaal. Er saß in seinem Lehnstuhl wie immer. Direkt vor dem Kamin, weil ihm kalt war. Ihm war immer kalt. Wer so lange in Afrika war wie Sir Roderick. Gewiss, Mr. Pomeroy. Wann fand das Gespräch statt? Kurz vor 2 Uhr, Professor. Kurz vor 2 Uhr. Echt interessant. Wären Sie wohl in der Lage, Mr. Pomeroy, diese Ihre Zeitangabe noch ein wenig präziser zu fassen? Zufälligerweise ja, Professor. Als wir anfingen zu reden, Sir Roderick und ich, war es genau 2:15. Und 10 Minuten später bin ich gegangen. Sie haben Ihre Uhr zu Rate gezogen, Mr. Pomeroy? Mehrmals, Professor. Im Gespräch mit einer ehrwürdigen Mutter? Mensch. Mit einem Greis, Mr. Pomeroy. Das gehört sich aber gar nicht. Ach, wissen Sie, Mr. Ich hatte um 2 einen wichtigen Termin in meinem Büro mit unserem Weinlieferanten. Und da wollte ich nicht zu spät kommen. Verständlich, Mr. Pomeroy. Sie verließen also Sir Roderick Spargo genau 5 Minuten vor 2 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt war er noch am Leben? Aber natürlich, Professor. Er hat mir sogar etwas nachgerufen, als ich schon an der Tür stand. Tatsächlich, Mr. Pomeroy? Und wissen Sie auch noch, was Sir Roderick Ihnen nachrief? Ja, Professor. Halten Sie die Augen offen, hat er gerufen. Und geben Sie mir sofort Bescheid, wenn Sie in der Nähe des Globetrotter-Clubs eine Negerin sehen. Eine Negerin? Eine Negerin, Professor. Er hatte entsetzliche Angst. Sir Roderick, meine ich. Deshalb wollte er ja mit mir reden. Berichten Sie, Mr. Pomeroy. Detailliert, präzise und von Anfang an. Sie kennen das ja, meine Damen und Herren. Pomeroy berichtete, Sir Roderick Spargo hatte ihn zu sich rufen lassen, um mir was zu zeigen. Eine Holzschnitzerei, Professor. Eine Schlange. Etwa 20 Zentimeter lang, weiß bemalt. Und Sir Roderick war auch weiß. Weiß wie die Wand. Der Todesfetisch, hat er gesagt. Heute Morgen lag er vor meinem Bett und keiner weiß, wie er dahin gekommen ist. Sie ist hinter mir her. Pomeroy, helfen Sie mir. Eine seltsame Geschichte, Mr. Pomeroy. Nicht wahr, Professor? Und weiter, Mr. Pomeroy? Dann hat er die Schlange wieder in die Brusttasche gesteckt und seinen Whisky in einem Zug ausgetrunken. Die Brusttasche. Ja, und da ist sie. Die Schlange. Zentralafrikanische Arbeit, ohne jeden Zweifel. Balumba, wenn ich nicht irre. Sie irren nie, Professor. Eine Redensart, mein lieber Hedge. Balumba? Ein Volk im südlichen Kongo-Becken, zwischen dem Kasai und dem Hochland von Katanga. Katanga? War Sir Roderick Spargo nicht in den 80er Jahren Distriktskommandeur von Katanga für König Leopold von Belgien? Sie haben recht, Mr. Hedge. Und da hat er doch so gehaust, dass es sogar den Belgiern zu viel wurde. Und die sind ja nun, weiß Gott, nicht gerade zart beseitet. Rausgeworfen haben sie. Bloody Spargo. Hieß er nicht so in der Presse, Mr. L? Genau, Mr. Pomeroy. Spargo, der Blutige. Bei den Bantu-Völkern ist weiß die Farbe des Todes. Insofern handelt es sich bei diesem kleinen Schnitzwerk wohl in der Tat um einen Todesfetisch. Hören Sie fort, Mr. Pomeroy. Wo war ich? Sie ist hinter mir her, Pomeroy. Helfen Sie mir. Danke, Mr. L. Sir Roderick war völlig verstört. Ich bin verloren, hat er immer wieder gejammert. Und dann noch was von einer Priesterin, die Macht über Leben und Tod hat. Wem sie den Todesfetisch schickt, der muss sterben. Oder so ähnlich. Die Negerin. Jetzt hat sie mich gefunden. Die Rache naht. Sehr melodramatisch. In der Tat, Mr. Pomeroy. Und was taten Sie? Ich, Professor? Nichts Besonderes. Ich habe versucht, ihm gut zuzureden, ihn zu beruhigen. Ich habe ihm geraten, sich von Toddles einen zweiten Whisky bringen zu lassen. Mr. Pomeroy, Sir... Lupus in Fabula. Ja, Toddles? Verzeihen Sie die Störung, Sir. Die Herren von Scotland Yard werden in einer halben Stunde eintreffen. Danke, Toddles. War da noch was? Wenn Sie gestatten, Sir, wird den Herren von Scotland Yard Einlass in die Clubräume gewährt? Ich verstehe nicht, Toddles. Ich meine, wo Sie doch keine Mitglieder sind, Sir. Aber Toddles, das spielt in diesem Fall keine Rolle. Nicht, Sir. Höchst bedauerlich, wenn Sie mir die Bemerkung gestatten, Sir. Sicher, Toddles. Aber leider nicht zu ändern. Sagen Sie dem Portier Bescheid. Sehr wohl, Sir. Noch einen Augenblick, Toddles. Sie haben einen Wunsch, Sir? Eine Frage, Toddles. Sie haben Sir Roderick Spargo heute nach dem Essen in diesem Raum 2 Gläser Whisky serviert? Nein, Sir. Nicht? Ich habe Sir Roderick 2-mal je einen doppelten Whisky kredenzt. Sir Roderick pflegte nur doppelte Whiskys zu sich zu nehmen. Das spricht für ihn. Gut, gut, Toddles. Sie haben also Sir Roderick 2 doppelte Whiskys gebracht. Jawohl, Sir. Sehr merkwürdig, Sir, wenn Sie mir die Bemerkung erlauben. Merkwürdig? Inwiefern? Nach dem Lunch pflegte Sir Roderick im Lesesaal stets nur einen doppelten Whisky zu trinken, Sir. Und dieses Mal 2. Ausnahmsweise. Wann haben Sie Sir Roderick bedient, Toddles? Das erste Mal um 14:45, Sir. Wie jeden Tag. Mr. Pomeroy befand sich bereits bei Sir Roderick? Jawohl, Sir. Mr. Pomeroy stand neben Sir Rodericks Sessel. Es hatte den Anschein, dass beide Herren sich unterhielten. Worüber? Dies entzieht sich meiner Kenntnis, Sir. Ich pflege nicht zu lauschen, wenn Sie mir diese persönliche Bemerkung gestatten, Sir. Sehr lobenswert, Toddles. Und Sie haben auch nicht zufällig das eine oder andere Wort. Was denken Sie von mir, Sir? Nur Gutes, Toddles. Welchen Eindruck hat Sir Roderick auf Sie gemacht? War er wie immer? War er verändert? Es steht mir nicht zu, Sir, über das Verhalten von Mitgliedern des Globetrotter-Clubs ein Urteil abzugeben. Also, wann haben Sie Sir Roderick den 2. doppelten Whisky gebracht, Toddles? Wenige Minuten vor 2 Uhr, Sir. Es muss genau 14:55 gewesen sein, Professor. Ich war nämlich gerade am Gehen, als Toddles mit dem Tablett aufkreuzte. Wie hat Sir Roderick reagiert, Toddles? Hat er etwas gesagt? Sich bedankt. Sir Roderick hatte nicht die Gewohnheit, für geleistete Dienste zu danken, Sir. Räumen Sie das leere Glas weg, hat er gesagt, und stellen Sie das volle auf den Kaminsims. Und da steht es immer noch. Nicht angerührt. Nun, Professor? Reiner schottischer Mordwhisky. Kein Cyankali? Nicht die Spur, mein lieber Hedge. Dann war das Gift also im ersten Whisky. Glauben Sie, mein lieber Hedge? Bekanntlich ist Cyankali ein äußerst rapide wirkendes Gift, welches selbst in geringer Konzentration bereits Sekundenbruchteile nach der Einnahme zum Tode führt. Nun hat aber Sir Roderick Spargo nach dem Genuss des ersten Glases Whisky noch minutenlang mit Mr. Pomeroy konferiert. Insofern kann auch der erste Whisky nicht vergiftet gewesen sein. So scheint es, mein lieber Hedge. Seltsam. Höchst seltsam, wenn ich mir diese Steigerung erlauben dürfte. Insofern Sie keine weiteren Wünsche haben, meine Herren, gestatten Sie, dass ich mich entferne. Die Pflicht ruft. Sie können gehen, Toddles. Sie wohl, Sir. Ein nicht eben ergiebiger Zeuge. Aber ein loyaler Bediensteter, Professor. Eine richtige Perle. Lauscht nicht, klatscht nicht. Perle? Dass ich nicht lache. Sie haben ja keine Ahnung, junger Mann. Schwerhörig ist er, der alte Toddles. Und gucken kann er auch nicht mehr richtig. Und außerdem ist er senil. Total verblödet. Uns sollte er fragen, der andere junge Mann. Ja, Sie meine ich. Mich? Ja, wer denn sonst? Na los, fragen Sie uns. Wir waren die ganze Zeit hier. Was sich da so plötzlich einmischte, war das mumifizierte Zweiergespann, das bisher friedlich vor sich hingeschlafen und geschnarcht hatte. Das hatte ich wenigstens angenommen, aber... Wir waren wach, junger Mann. Hellwach. Ich darf die Herren miteinander bekannt machen. Professor Van Dusen, Mr. Mandrake, Mr. Mandrake, Professor Van Dusen, Mr. Pimpernel, Mr. Pimpernel, Professor Van Dusen, Mr. M., Mr. Mandrake, Mr. Mandrake, Mr. A., Mr. A., Mr. Pimpernel, Mr. Pimpernel, Mr. A. Im Mr. Mandrake ist der berühmte Erforscher von Kunlun, Tian Shan, Huang Ho, Yangtze Qiang. Und in Mr. Pimpernel sehen Sie den nicht minder berühmten Reisenden, welcher als erster den australischen Kontinent von Südost nach Nordwest durchquerte. Apropos, ich muss springen, der Küchenzettel für die nächsten Tage. Gewiss, Pomeroy, gewiss. Was Sie betrifft, meine Herren, sowohl Ihre Namen als auch Ihre geografischen Verdienste sind mir keineswegs unbekannt, auch wenn ich glaube... Ach, schon gut, junger Mann, schmieren Sie uns keinen Honig um den Bart, machen Sie lieber weiter. Es muss doch rauszukriegen sein, wie der alte Spargo den Löffel abgegeben hat. Übrigens komplett vertrottelt. Sir Roderick Spargo? Natürlich, Spargo. Von wem reden wir denn? Sie scheinen mir aber auch nicht der Hellste zu sein, junger Mann. Blind wie eine Fledermaus war er sowieso. Die Times hat er immer verkehrt rumgehalten. Und taub war er. Stocktaub. Darum musste man immer brüllen, wenn man sich mit ihm unterhielt. Und er brüllte natürlich auch. Und wie vorher mit Pomeroy. Kurz vor zwei. Bei so einem Gebrüll kann kein Mensch schlafen. Wir waren wach und haben zugehört. Und wir können Ihnen versichern, junger Mann. Was Pomeroy Ihnen eben erzählt, das stimmt haargenau. Wort für Wort. Ein wahrheitsliebender Mensch, unser Tony Pomeroy. Aber ein miserabler Clubsekretär. Den Portwein, den er besorgt, den kann man nicht trinken. Hört. Und der Fraß, also schlimmer als in der Wüste Gobi. Hört. Oder sehen Sie sich mal die Zimmerpalme an. Ja, die von dem Kamin lässt alles hängen, was sie hat. Richtig runtergekommen, der Globetrotter-Club, seit Tony Pomeroy das Sagen hat. Früher? Ja, früher. Gewiss, meine. Sie haben also die Unterredung zwischen Sir Roderick Spargo und Pomeroy akustisch verfolgt. Auch optisch? Sie meinen, ob wir auch zugesehen haben, junger Mann. Na klar haben wir das. Unsere Augen sind nämlich noch gut im Schuss. Auch ohne Brille. Ja, davon bin ich überzeugt, meine Herren. Wie hat Sir Roderick sich während des Gesprächs verhalten? Ja, zuerst war er aufgeregt. Er hat mit den Armen gefuchtelt und geblubbert. Ja, aber dann hat er sich beruhigt. Nachdem er seinen Whisky gekippt hat. Whisky ist ein prima Beruhigungsmittel, junger Mann. Wem sagen Sie das? Hedge. Und dann? Ja, dann hat Pomeroy sich verdrückt. Spargo hat noch etwas gerufen. Achtung, Negerin oder so. Sie haben's ja gehört, junger Mann. Und weiter? Nix weiter, junger Mann. Wir sind ein bisschen eingedöst. Ja, um zwei. Wir dösen immer um zwei ein. Was, Pimpernel? Genau, Mendrick. Aber geschlafen haben wir nicht, junger Mann. Ja, wir waren weiter auf Post. Welle gehorsamst, im Lesesaal alles ruhig. Niemand hat ihn verlassen oder betreten. Kein Mensch, bis Sie gekommen sind, junger Mann. Mit dem anderen jungen Mann und dem alten Wallace. Der Herr von Scotland Yard, Gentlemen. Inspektor... Smiley, wie geht's denn, alter Knabe? Oh, Mr. Hedge und Professor Van Dusen. Das ist eine Überraschung. In der Tat, Inspektor. Ich hoffe, Sie sind mir nicht mehr böse, Professor, wegen dieser Geschichte neulich in Doncaster. Smiley meinte natürlich den berühmten Wettbewerb der Detektive, bei dem er selbst eine etwas zwielichtige Rolle gespielt hatte. Deshalb gab sich der Professor zunächst kühl und zugeknöpft. Aber das legte sich bald. Schließlich galt es, gemeinsam an einem hochinteressanten Fall zu arbeiten. Smiley überließ den Tatort seinen Untergebenen, die im Foyer gewartet hatten, verhörte Pomeroy, Toddles, die beiden Mumien, und zog sich dann mit Van Dusen und mir natürlich in ein stilles Hinterzimmer zurück. Das ist wieder so ein Fall, Professor. Sie meinen Inspektor? Ja, ein richtiger Professor Van Dusen-Fall. Rätselhaft und undurchsichtig. Ein unmögliches Verbrechen. Unter uns, Professor, ich bin ehrlich froh, Sie an meiner Seite zu wissen. Wie beim Ballonmord in Schottland. Sie erinnern sich? Whisky in den Wolken. Selbstverständlich erinnere ich mich, Inspektor. Und wie damals bin ich auch heute bereit, Ihnen kriminologisch unter die Arme zu greifen. Lassen Sie uns also die Fakten rekapitulieren. Es handelt sich, Sie werden mir zustimmen, ganz eindeutig um Mord. Keine Frage, Professor. Alles andere scheidet aus. Auch Selbstmord? Ich meine, könnte Spargo sich nicht selbst vergiften? Unmöglich, mein lieber Hedge. Ich werde es Ihnen erklären, Mr. Hedge. Sehen Sie, Zyankali wirkt sehr schnell. Für Selbstmord hätten wir in der Hand des Toten ein leeres Behältnis gefunden. Eine Flasche oder dergleichen. Oder in einer seiner Taschen Spuren des Gifts, sofern er es in fester Form eingenommen hat. Da wir nun aber weder das eine noch das andere entdeckt haben... Ist Sir Roderick Spargo ermordet worden? Ja? Alles klar. Die Tatzeit, Inspektor? Kein Problem, Professor. 13.55 Uhr bis 14 Uhr. Ja, das könnte sein, Inspektor. Und wie wurde der Mord ausgeführt? Tja, Professor, da wird's schwierig. Im ersten Whisky kann kein Zyankali gewesen sein. Und den zweiten hat der Tote nicht angerührt. Und auch sonst hat er während der fraglichen Zeit nichts zu sich genommen. Sie akzeptieren die Aussagen der von Ihnen Befragten? Ja, warum denn nicht, Professor? Keine Widersprüche. Keine eklatanten Unwahrscheinlichkeiten. Ja, was halten Sie von Pomeroy? Er ist der Hauptzeuge. Mit seinen Angaben steht oder fällt der Fall. Ist er vertrauenswürdig? Unbedingt, Professor. Er ist einer der Worcestershire-Pomeroys. Ein jüngerer Sohn von Lord Worcester, persönlich. Naja, da früher, da war er so eine Art schwarzes Schaf. Als junger Mann, da ist er ausgerissen nach Amerika und hatte sich als Tellerwäscher durchgeschlagen, als Cowboy, als Privatdetektiv. Beim Zirkus war er auch. Aber jetzt, da hat er sich die Hörner abgestoßen und ist ein verantwortungsbewusstes Mitglied der Gesellschaft. Wenn Sie das sagen, Inspektor. Außerdem wird er von Mr. Mandrake und Mr. Pimpernel voll und ganz bestätigt. Wissen Sie, was ich glaube, Professor? Der Schlüssel zum Mord an Sir Roderick Spargo, der liegt weit zurück. In Afrika. Der Todesfetisch, die Negerin, die Baluba. Diesen Hinweisen sollten wir nachgehen. Wenn ich Sie bei Ihren kriminologischen Überlegungen mal kurz stören dürfte... Treten Sie näher, Mr. Pomeroy. Gut, dass Sie kommen. Sind Sie sicher, dass in den zurückliegenden Stunden keine Negerin am Club war? Völlig sicher, Inspektor. Fragen Sie von mir aus auch unseren Portier, der wird es Ihnen bestätigen. Eine solche Person würde nicht einmal ins Foyer gelassen werden. Weil sie schwarz ist? Weil sie eine Frau ist, Mr. Niemals hat eine Frau die heiligen Hallen des Globetrotter-Clubs betreten dürfen. Und heimlich? Durch die Fenster? Vergittert, Inspektor. Und der Lieferanteneingang ist zugesperrt. Übrigens, genau wegen dieser mysteriösen Negerin wollte ich Sie sprechen, meine Herren. Mir ist da was eingefallen. Ein Plakat, das ich gestern auf der Straße gesehen habe, ganz in der Nähe. Ich habe es wiedergefunden und abgerissen. Was? Bitte sehr. Nur wenige Tage im Olympia. King Cole Boloski mit seiner sensationellen Völkerschau. Kommen Sie, sehen Sie, staunen Sie. Wilde Kannibalen vom Stamm der Baluba. Baluba, Professor. Sehr interessant. Lesen Sie weiter, mein lieber Hedge. Vom Stamm der Baluba aus dem dunklen Herzen des dunklen Erdteils. Laszive Tänze, blutdürstige Riten, schwarze Magie... Unglaublich, aber wahr, vor ihren Augen wird Cabora Bassa, Zauberpriesterin der Baluba, ihre der Wissenschaft gänzlich unbekannten okkulten Fähigkeiten demonstrieren. Sie werden schaudern, sie werden sich entsetzen, sie werden sich glänzend unterhalten. Eintritt 2 Schilling, Kinder und Soldaten. Das genügt, danke, danke. Es gibt sie also wirklich, die Negerin, die Zauberpriesterin. Und ich wette, sie hat was mit dem Mord zu tun. Na, wie denn, Inspektor? Wo sie doch nicht im Club war? Das werden wir feststellen, Mr. Hedge. Das Olympia, warten Sie mal. In Kensington, Inspektor, Edison Road. Lassen Sie uns bitte eine Droschke kommen, Mr. Pomeroy, ja? Nicht nötig, Inspektor. Mein Rolls-Royce steht der Polizei zu Diensten. Ihnen natürlich auch. Professor? Mr. L. Die Abendvorstellung fing gerade an, als wir, der Professor, Smiley, Pomeroy und ich, vor dem Olympia, unserem hochherrschaftlichen Gefährt, entstiegen. Das große Amphitheater war gut besetzt. In der Arena sprangen zu Trommelklang fantastisch aufgeputzte schwarze Gestalten herum, vorgestellt und erklärt von einem kleinen Mann mit großer Stimme. King Kolbolowski, Ladies and Gentlemen, zu Ihren Diensten! Der König der Kannibalen, der Mogul der Menschenfresser. Ich habe keine Kosten, keine Mühen, keine Gefahren gescheut. Ladies and Gentlemen, durch Urwald und Wüstensand bin ich gezogen, über reißende Ströme und endlose Savannen, um für Sie, Ladies and Gentlemen, das Interessante aufzuspüren, das Amüsante, das Sensationelle. Doch was ich auch fand, Ladies and Gentlemen, es war nicht interessant, nicht amüsant, nicht sensationell genug, bis ich mich mit Todesverachtung dorthin wagte, wo der schwarze Kontinent am schwärzesten ist, tief in das finstere Becken des Kongo, wohin bisher noch niemals ein weißer Reisender den wagemutigen Fuß zu setzen wagte. Denn dort, Ladies and Gentlemen, hausen die Wildesten der Wilden. Jenes Volk, dessen Name allein ganz Afrika in Furcht und Grauen versetzt. Die Baluba! Menschenfleisch ist ihre Nahrung, Ladies and Gentlemen. Menschenblut ist ihr Getränk. Und so weiter, Ladies and Gentlemen. Mr. Boloski tönte, die wilden Baluba produzierten sich, das Publikum war angetan und vertilgte Unmengen Bier, Limonade, Popcorn und Würstchen. Eine kannibalische Bühnenschau wirkt offenbar appetitanregend. Wir achteten natürlich vor allem auf die Zauberpriesterin, eine attraktive und sehr gelenkige schwarze Dame, die mir ohne ihre weiße Kriegsbemalung, ohne den Schmuck von Knochen und Schädeln und ohne blutige Schlachtemesser noch besser gefallen hätte. Nach anderthalb Stunden war die Vorstellung zu Ende. Die Akteure verschwanden im Durchgang zu den Garderoben. Wir folgten und stießen im spärlich beleuchteten Korridor auf Boloski, der erschöpft auf einer Kiste hockte und sich den Schweiß abwischte. Cabora Bassa, wollen Sie sprechen? Warum? Was haben Sie überhaupt hinter der Bühne zu suchen? Kriminalpolizei, es besteht der begründete Verdacht, dass die Person, welche wir zu befragen wünschen, in einen Mordfall verwickelt ist. Mord? Jawohl, Mord an Sir Roderick Spargo. Der ist ermordet worden? Aber ich dachte... Reden Sie nicht herum, Mann. Sagen Sie uns lieber, wo wir Ihre schwarze Perle finden. In Ihrer Garderobe natürlich. Und wo ist die? 10 Meter weiter den Korridor entlang, links die Tür mit dem schwarzen Stern. Wir klopften und traten ein. Bis auf Pomeroy, der mal schnell nach seiner kostbaren Benzinkutsche sehen wollte. Die Garderobe war leer. Das dachten wir, aber dann raschelte es hinter dem Wandschirm. Ein schwarzes Gesicht tauchte auf und große Augen sahen uns an. Wir stellten uns vor. Treten Sie näher, meine Herren. Sie gestatten, dass ich mich weiter umkleide. Ich bin im Ritz verabredet und dort wäre ich in meinem Bühnenkostüm wohl kaum korrekt angezogen. Sie sehen mich verwundert, Miss Bassa. Wirklich, Professor? Was vermag einen Mann wie Sie in Erstaunen zu versetzen? Ihr Auftritt, verehrte Miss Bassa. Die gesamte Show. Vor allem jedoch die törichte, ja abstruse Kommentierung Ihrer Aktionen durch Mr. Bulowski. Auch wer sich nur flüchtig mit afrikanischer Geographie und Ethnologie befasst hat, weiß, dass das Kongo-Becken längst erforscht und kartografiert ist. Und dass es sich bei den Baluba um ein kulturell hochentwickeltes Bantu-Volk handelt, welches keinesfalls der Anthropophagie zugetan ist. Anthro was? Kannibalismus, Inspektor. Menschenfresserei. Sie haben natürlich recht, Professor. Was Bulowski da faselt, ist Unsinn, fauler Zauber. Genau wie das, was wir auf der Bühne veranstalten. Die Tänze, das Gebrüll, das blutrünstige Getue. Aber so wollen Sie uns schließlich sehen. Wir, Miss Bassa? Sie alle, das Publikum. Die Weißen. Und Sie, Miss Bassa, spielen ein so unwürdiges Spiel mit? Warum denn nicht? So steht es in unserem Vertrag mit Bulowski. Und wir haben einen guten Vertrag. Pauschalgage und Beteiligung an den Einnahmen. Wenn die sogenannten Zivilisierten heulende Wilde sehen wollen und dafür tief in die Tasche greifen, bitte sehr. Bumba, Bumba, Wuff, Wuff, Menschenfleisch, lecker. Ein recht zynischer Standpunkt, Miss Bassa. Mag sein, Professor. Aber Sie sind ja wohl nicht zu mir gekommen, um ethische Probleme im Showbusiness zu diskutieren. Was kann ich für Sie tun, meine Herren? Ist Ihnen dieses Objekt bekannt, Miss? Mein weißer Schlangenfetisch. Haben Sie ihn gefunden? Wenn Sie gestatten, Miss, wir stellen die Fragen. Diese Schnitzerei gehört also Ihnen? Aber ja, Inspektor. Ich habe sie schon vermisst. Seit wann? Das kann ich nicht genau sagen. Gestern Abend bei der Vorstellung, da hatte ich sie noch, meine kleine New Yorker. Und als ich mich heute Abend herrichtete, da war sie verschwunden. So. Sagt Ihnen der Name Spargo etwas? Sir Roderick Spargo. Spargo. Ja. Spargo der Blutige. Spargo Mupongo. Jeder Muluba kennt diesen verfluchten Namen. Vor 20 Jahren hat der König der Belgier ihn als Herrn über uns gesetzt. Er hat uns bedrückt. Er hat uns ausgebeutet. Er hat uns gequält. Unsere Männer starben. Unsere Frauen wurden unfruchtbar. Unsere Kinder verhungerten. Unsere Götter wurden vertrieben. Spargo ist ein Coembe, ein böser Dämon. Er ist tot, Miss. Tot? Spargo ist tot? Mhm. Ich danke Ihnen, Inspektor. Dank für diese wundervolle Nachricht. Mein Herz jubelt. Denn der Feind meines Volkes lebt nicht mehr. Er wurde ermordet, Miss. Auf bislang ungeklärte Weise. Wissen Sie etwas darüber? Auf ungeklärte Weise. Rätselhaft. Geheimnisvoll. Unerklärlich. Mystisch. Wissen Sie etwas über den Mord, Miss? Vielleicht, Inspektor. Wo waren Sie heute Mittag zwischen 1 und 2, Miss? Hier, Inspektor. Haben Sie Zeugen? Oh ja, Inspektor. Einige tausend Menschen. Die Besucher der Sonntagmittag-Sondervorstellung. Keine Frage, Inspektor. Ich war hier. Mein Körper war hier. Ihr Körper, Miss? Lassen Sie sich durch meine Pariser Robe nicht täuschen, Inspektor. Ich bin eine Muluba. Ich bin eine Nganga, eine Hexe, eine Magierin, eine Zauberpriesterin. Die Nganga hat Macht über die Geister. Mahamba ist ihr zu Diensten, der Geist der Rache. Und Simbuka, der Geist, der blitzschnell tötet. Von der Nganga ausgesandt, überwindet Simbuka jedes Hindernis, unsichtbar, unhörbar, bis er das von der Nganga bestimmte Opfer erreicht hat. Und dann tötet Simbuka auf geheimnisvolle, unerklärliche, okkulte Weise. Wollen Sie behaupten, Miss, Sie hätten Sir Roderick Spargo aus der Ferne getötet? Durch Geister und magische Kräfte? Topola, Inspektor. Ich habe gesprochen. Und was sagen Sie dazu, Professor? Zwei Worte, Inspektor. Fauler Zaub. Ich bin da nicht so sicher, Professor. Solange wir keine bessere Erklärung haben. Sie wissen doch, es gibt mehr Dinge zwischen Himmel und Erde. Unsinn, Inspektor. Lassen Sie sich nicht düpieren. Miss Cabora Basso ist eine intelligente Frau. Danke, Professor. Sie hat den Globetrotter Club nicht betreten. Und für die Tatzeit hat sie ein unerschütterliches Alibi. Sie kann nicht verhaftet oder gar vor Gericht gestellt werden. Es ist daher für sie völlig ungefährlich, sich in vagen Andeutungen okkulter Natur zu ergehen. Die Presse wird davon erfahren, durch Miss Basso selbst, durch Mr. Woloski. Fetischmord im Globetrotter-Club. Schwarze Zauberin hext Afrika-Forscher zu Tode. Und das Ergebnis? Alle Vorstellungen werden ausverkauft sein. Mhm. Der Vertrag der Baluba-Truppe wird verlängert werden zu womöglich noch günstigeren Bedingungen. Ach, Sie sind ein intelligenter Mann, Professor. Wie sieht's aus, meine Herren? Können wir aufbrechen? Von mir aus, Mr. Pomeroy. Falls Professor Van Dusen nicht noch ein paar Fragen... Hilfe! Taspolowski! Kommen Sie! Als ich eben durch den Korridor kam, saß er noch auf seiner Kiste. Poloski saß nicht mehr auf seiner Kiste. Er lag daneben. Sein Gesicht war blau, die Zunge hing ihm aus dem Hals, seine Augen starrten ins Nichts. Poloski ist tot. Erwürgt. Ermordet? Ohne jeden Zweifel, Mr. Pomeroy. Aber ich habe ihm doch erst vor ein paar Sekunden zugenickt und da war er noch am Leben. Und allein. Und als er schrie, sind wir sofort nach draußen gelaufen. Es gibt hier kein Versteck und nur eine Tür zu meiner Garderobe. Wir hätten den Mörder sehen müssen. Also noch ein unmöglicher Mord. Zwei anscheinend unmögliche Morde, meine Herrschaften. Wenn wir sie im Zusammenhang betrachten, sie gewissermaßen addieren... 2 plus 2, Professor. So ungefähr, mein lieber Hedge. Wenn wir sie addieren, so erhalten wir... 4. Mitnichten, mein lieber Hedge. Wir erhalten ein Verbrechen. Ach. Ein plausibles, ein erklärbares, ein durchaus mögliches Verbrechen. Meine Herrschaften... Der Fall ist gelöst. Bitte? Folgen Sie mir in den Globetrotter-Club. Professor Dr. Dr. Dr. Augustus Van Dusen lädt Sie ein zu einem kriminologischen Spezialkolleg oder, wenn Sie so wollen, zu einer Sonntagabend-Sondervorstellung. Eine Stunde später, 11 Uhr nachts. Im Lesesaal des Clubs hatten sich alle Beteiligten versammelt. Cabora Bassa, Pomeroy, der alte Wallace, Mandrake und Pimpernel, die munteren Mumien, Toddle, Smiley und seine Bobbys, ich natürlich und vor allem seine Genialität, der Herr Professor. Gestatten Sie mir, meine Herrschaften, dass ich Ihre Aufmerksamkeit auf eine Tatsache lenke, deren große, ja überragende Bedeutung für vorliegenden Fall Ihnen womöglich entgangen sein dürfte. Ich meine den nicht eben blühenden Zustand dieser Zimmerpalme. Es handelt sich übrigens um eine Corypha australis, eine neuseeländische Schirmpalme. Ihre Wedel, Sie sehen es selbst, sind von ungesund gelber Farbe und hängen schlaff herunter. Ja. Aus gutem Grund, meine Herrschaften. Nicht gegossen. Oh doch, Mr. Mandrake, die Palme wurde gegossen, jedoch nicht mit Wasser, sondern mit Whisky. Mit Whisky, welcher eine größere Menge Cyankali enthielt. Diesen Tatbestand, meine Herrschaften, konnte ich bereits konstatieren, bevor ich den Club verließ, um die Völkerschau im Olympia aufzusuchen. Und auch jetzt noch lässt sich ein schwacher, doch unverkennbarer Geruch nach Alkohol und bitteren Mandel wahrnehmen. Ja. Was bedeutet das, meine Herrschaften? Es bedeutet, Das Gift, welches Sir Roderick Spargo tötete, befand sich im ersten von ihm bestellten doppelten Whisky. Er trank ihn und starb unmittelbar darauf. Das stimmt nicht, Professor. Sir Roderick hat danach noch mit mir geredet. Ja, wir haben es gehört. Was, Pimpernel? Ganz deutlich, Manry. Zweifellos, meine Herrschaften. Ebenso deutlich, wie ich selbst, nebst Miss Basser, Inspektor Smiley und anderen, im Garderobentrakt des Olympia Boloskis Todesschreie zu vernehmen, ja, glaubte. Ja. Wir haben es hier nämlich mit einem Phänomen zu tun, oder besser gesagt, mit einer nicht gewöhnlichen Fertigkeit, welche gewisse darin geübte Personen in den Stand setzt, Töne und Worte ohne bemerkbare Bewegung des Mundes auf eine Weise wahrnehmbar zu machen, dass die Hörer annehmen müssen, sie rührten von einem anderen, unter Umständen entfernt liegenden Orte her. Ich meine natürlich... Bauchreden, Professor. In der Tat, Miss Basser. Schon früh, während der von mir durchgeführten Befragungen in diesem Club, mutmaßte ich, der Mörder sei ein Ventriloquist, ein Bauchredner. Mhm. Doch erst nach Boloskis Tod war ich meiner Sache sicher. Erwürgen, meine Herrschaften, stellt eine relativ langwierige Tötungsart dar. Zwischen dem Beginn der Aktion und dem Eintritt des Todes vergehen mehrere Minuten. Als ich Boloski im Korridor untersuchte, war er bereits tot. Er hätte also keinesfalls Sekunden vorher noch schreien oder gar Worte bilden können. Die Folgerung? Was ich gehört hatte, war nicht Boloskis Stimme, sondern eine von seinem Mörder hervorgebrachte ventriloquistische Imitation. Und weiter, was Sie, Mr. Mandrake, Mr. Pimpernel, in diesem Raume vernommen haben... Es hörte sich an wie Spargo, war aber nicht Spargo. War ein Bauchredner. So ist es, meine Herren. Der Mörder praktizierte Zyankali in Spargos Whisky. Spargo trank, der Tod trat ein. Der Mörder nahm dem Opfer das Glas aus der Hand, goss den Rest in den Palmentopf und ließ sodann den Toten noch einige Minuten reden. Wenn ich mir eine Frage erlauben darf, Sir. Den zweiten doppelten Whisky hat demnach der Mörder bestellt. Mit Sir Rodericks Stimme. Jawohl, Thomas. Da läuft es einem ja noch nachträglich eiskalt über den Rücken. Wenn Sie mir diese persönliche Bemerkung gestatten. Erleichtert wurde die Täuschung durch die Tatsache, dass die Zeugen an gewissen altersbedingten Wahrnehmungseinschränkungen litten. Vielleicht sind wir ein ganz kleines bisschen kurzsichtig, junger Mann. Und vielleicht hören wir auch nicht mehr ganz so gut. Aber blöd sind wir nicht. Wir wissen jetzt, wer der Mörder ist. Ach, wirklich? Sie nicht, Inspektor? Ja, wenn ich ehrlich bin, dann... Nur eine Person kommt in Frage. Eine Person, welche sich bei beiden Morden zur Tatzeit am Tatort aufhielt. Eine Person, welcher durch längeres Verweilen beim Zirkus Gelegenheit geboten war, sich die schwierige zirzensische Kunst des Ventriloquismus anzueignen. Pomeroy! Wer denn sonst, mein lieber Hedge? Das wundert uns nicht, was, Pimpernel? Ganz und gar nicht, mein Dreh. Vom unfähigen Clubsekretär zum Mörder... Es ist nur ein klitzekleiner Schritt. Und damit, meine Herrschaften, wären wir denn auch beim Motiv des Täters angelangt. Pomeroy, einem aristokratischen Hause entsprungen, jedoch als jüngerer Sohn weder vermögend noch aussichtsreicher Erbe, nennt ein nicht eben wohlfalles Automobil sein eigen, während die Mitglieder des von ihm verwalteten Clubs sich mit zweitklassigem Portwein und minderwertigen Speisen abfinden müssen. Kein Zweifel. Pomeroy unterschlägt Gelder des Globetrotter-Clubs. Eine kritische Durchsicht der Bücher, welche ich getrost Ihnen überlassen kann, Inspektor, ja, näheren Aufschluss zu liefern, imstande sein. Sir Roderick Spargo hat Pomeroys Unterschlagungen entdeckt und ihm mit Bloßstellung gedroht. Deshalb musste er sterben. Und darüber, Professor, kann ich aus gutem Grund keine Trauer empfinden. Aber warum hat Pomeroy auch noch Boloski umgebracht? Was hat der mit Spargo zu tun? Um dies zu erläutern, verehrte Miss Basser, sehe ich mich veranlasst, ein wenig weiter auszuholen. Als er von der Anwesenheit der Baluba-Truppe in London Kenntnis erhielt, beschloss Pomeroy, angesichts der ihm wohlbekannten blutigen Vergangenheit Sir Rodericks, sie, Miss Basser, zu belasten, indem er einen mysteriösen afrikanischen Fetischmord inszenierte. Dabei unterstützten ihn seine ventriloquistischen Fähigkeiten und ihr Schlangenfetisch, welchen er seinem Opfer zuspielte, um es in Todesangst zu versetzen. Erhalten hat er ihn, dessen bin ich sicher, von Bolowski, einem Bekannten, dessen bin ich ebenfalls sicher aus alten amerikanischen Zirkustagen. Wie seine Reaktion zeigte, wusste Bolowski allerdings nicht, dass Sir Roderick ermordet werden sollte. Er war entsetzt und Pomeroy trennte sich von uns, um ihn zu beschwichtigen. Als ihm dies nicht gelang, tötete er den gefährlichen Mitwisser. Auch nach diesem Mord gab er eine Einlage als Ventriloquist, um sich ein Alibi zu verschaffen. Doch gerade dadurch, ich habe es bereits ausgeführt, hat Anthony Pomeroy sich als Mörder entlarvt. Als der skrupellose Doppelmörder von Sir Roderick Spargo und King Cole Bolowski. Meine Damen und Herren, wurde es plötzlich duster. Pomeroy hatte das Gaslicht abgedreht. Im Lesesaal brach ein mittleres Chaos aus. Alles rief und lief durcheinander. Und Professor van Dusen fing an, mit sich selbst zu streiten. Halten Sie ihn, Inspektor! Lassen Sie den Mann laufen! Ja, was denn nun, Professor? Hören Sie nicht auf ihn, Inspektor, das bin ich nicht! Natürlich bin ich Professor van Dusen! Nein, ich! Ich! Professor! Was ist los? Wo stecken Sie? Hier, mein lieber Hedge! Unsinn, mein lieber Hedge, ich bin hier! Nein, hier bin ich! Behalten Sie kühlen Kopf, mein lieber Hedge! Entzünden Sie das Gaslicht mittels eines Streichholzes! Gemacht, Professor! Verstehen! Wo ist Pomeroy? Wenn Sie gestatten, meine Herrschaften, Mr. Pomeroy hat sich ohne Abschied empfohlen. Ja, aber Sie standen doch neben ihm, Miss Bassa. Warum haben Sie ihn nicht an der Flucht gehindert? Ich habe keinerlei Veranlassung, Ihnen den Mann festzuhalten, der Spargo getötet hat. Aus welchem Grund auch immer. Na, weit wird er jedenfalls nicht kommen. Los, Männer! Hinterher! Ausfahndung! Plötzlich waren sie überall, Professor. In jeder Ecke. Sogar im Kamin. Eine für den bewanderten Ventriloquisten nicht eben schwierige akustische Täuschung, mein lieber Hedge. Einen Augenblick lang dachte ich tatsächlich, sie hätten sich vervielfacht. Eine absurde Vorstellung, mein lieber Hedge. Nicht wahr, Professor? Die Welt, mein lieber Hedge, ist zu klein, um mehr als einen Professor van Dusen zu tragen. Professor van Dusen und der Mord im Club. Kriminalhörspiel von Michael Kose. Mit Friedrich W. Bauschulte in der Rolle des weltberühmten Wissenschaftlers und Amateurkriminologen und Klaus Herm als sein treuer Wegbegleiter und Chronist Hutchinson Hedge. In weiteren Rollen hörten Sie Rolf Marnitz, Ursula Heyer, Wolfgang Kondrus, Heinz Spitzner, Herbert Weißbach, Otto Czarski, Hans-Werner Bussinger, Helmut Heine. Ton und Schnitt Ingeborg Görgner und Georg Fett. Regieassistenz Ulrike Brinkmann. Regie Rainer Klute.